Sandkörnchen liegen auf ihrem Platz. Bevor nackte Füße oder Turnschuhe sie aus der Mitte der anderen reißen. Die einen werden verlassen, die anderen verloren auf dem Festland, irgendwo im Dunklen eines Reisekoffers. In einem Strumpf, in einer Hose, erinnern sie irgendwann unerwartet an einen vergangenen Tag am Meer.